You don't want to touch any of them, man. She said she want me in her life. Loving at the daytime, loving at the night. She said if loving me is wrong, no time at all, she no wanna be right. She touch me. The dog become night. She love me. For the best of her life. Teacher, it all right, kiss her for spite. As she make a sweet sound on top of her thighs. Den Sunday Service Jahresrückblick, das Beste aus dem Jahr 2013, verpackt hier in einer einzigen Sendung. Ihr hört das freie Senderkombinat FSK zu Empfang in Hamburg auf 93,0 MHz. Außerdem läuft das Ganze auch bei Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und ganz neu seit 2014 auch beim Radio Störfunk. Das ist in Crailsheim und Schwäbisch Hall. Da kann man den Sunday Service ab jetzt auch sofort hören. Gerade eben. Das waren Major Lazer. Major Lazer waren früher mal ein Duo, bestehend aus Switch und Diplo. Switch ist ausgestiegen. Diplo alias Wesley Pence macht alleine weiter und hat eine tolle Platte rausgebracht. Free the Universe heißt die. Da gibt es viele Tracks drauf mit vielen, sag ich mal, Gastsängerinnen und Gastsängern. Shaggy ist dabei, Wyclef Jean, Amber von den Dirty Projectors, Peaches, Timberly, Ezra König von Vampire Weekend und viele, viele andere. Gerade eben bei dem Track You're No Good, unter anderem auch mit Santa. Die Gold, die man hier ganz gut raushören konnte. Eine ziemlich abwechslungsreiche Platte, allein schon aufgrund der vielen unterschiedlichen Leute, die mitsingen, aber auch sehr, sehr gut gemacht. Das ganze Diplo hat sich wieder mal reingelegt, ins Zeug gelegt und eine tolle Platte gemacht hier mit seinem Major Laser Projekt. Eine tolle Platte gab es auch, oder zumindest einen tollen Song und eine Platte drauf gab es von Pick a Piper. Hier der Track All Her Colors. Piper hieß das Projekt, dahinter verbirgt sich ein gewisser Brad Weber. Der spielt ansonsten Schlagzeug bei Caribou, diesem Electronic Act aus Kanada. Und er hat sich hier selbstständig gemacht mit seinem eigenen Projekt Pick a Piper und ein gleichnamiges Debütalbum veröffentlicht. Davon gerade der Track All Her Colors. Ein richtig toller Song, wie ich finde. Der Rest des Albums dann leider irgendwie doch ziemlich belanglos. Der sticht schon ziemlich raus, dieser einzige Song hier. Und manchmal ist ja auch dann ein Track ausreichend, um da mal so ein bisschen, sag ich mal, reinzuschnuppern. Mehr muss dann aber auch nicht sein. Eine tolle Platte veröffentlicht. Debütalbum an der Newcomer überhaupt. Das ist Jaco Gardner, ein junger Künstler. Ein ganz blutjunger Künstler aus Holland. Sein Album Cabinet of Curiosities ist auch eine schöne, sag ich mal, Reise in die 60er Jahre. Eine Reise zu Pink Floyd und zu Leuten, die aus der ganzen Ecke dort kommen. Hier sein Track Puppets Dangling. Dangling, das war ein Track von Jaco Gardner, sein Debütalbum Cabinet of Curiosities. Eine großartige Zeitreise in die 60er zu Leuten wie Syd Barrett und ähnlichem. Auch tolle Platte und für mich einer der Newcomer des Jahres 2013. Ihr hört den Sunday Service Jahresrückblick. Ein ähnlich, sag ich mal, verrückter Knabe, sehr auf 60er getrimmt und sehr auf Psychedelic, aber auch dazu noch mit einer großen Prise Free Jazz, Pop Sounds, modernen Beats, die dort reingesampelt werden. Das ist Larry Gard. Kass alias Panagiotis Melides. Er kommt aus Griechenland und hat sein zweites Album Years Not Living veröffentlicht bei DFA Records, der Kaderschmiede aus New York. Hier sein Track The Night Patrols. Night Patrols, das war gerade eben Larry Gus vom Album Years Not Living. Auch total abgedrehtes Zeug, was es hier drauf zu hören gibt. Dass das bei DFA Records rauskommt, die ja sonst eher für straight Beats, sag ich mal, bekannt sind, ist auch ein schönes Zeichen dafür, dass die sich offen zeigen für neue und unkonventionelle Geschichten. Die Dodos sind eine Band aus San Francisco, bestehend aus Merrick Long und Logan Kröber. Die haben mit Carrier inzwischen ihr fünftes Album 2013 veröffentlicht. Ich würde auch mal denken, irgendwann, die Dodos haben auch ihren Sound gefunden und reproduzieren sich nur selbst, aber weit gefehlt. Auch dieses Album wieder gespickt mit viel tollen, großartigen neuen Sounds. Hier der Track Stranger von den Dodos. Near silence in the birds. Meet. Run Away, das sang gerade eben Kurt Vile. Der Musiker aus New York hat 2013 mit Walking on a Pretty Days eine schöne Platte veröffentlicht, mit richtig viel guten Tracks drauf. Sie kommt nicht ganz ran an sein vorheriges Werk Smoke Ring for My Halo, welches 2012 erschien. Trotzdem eine gute Platte, die es auf jeden Fall verdient hat, hier im Jahresrückblick beim Sunday Service erwähnt zu werden, weil einfach auch auf diesem Album eigentlich keine richtigen großen Hits drauf sind, aber die ganze Platte an sich von hinten bis vorne, von vorne bis hinten einfach nur großartig ist. 2013 war ja so ein bisschen auch, sag ich mal, ein Sound zurück zu den 90ern. Wir hatten vorhin Splash als Beispiel, die schon sehr nach 90er Jahre Indie-Sound klangen. Auch die Minor Alps stehen dem im Nichts nach. Die Minor Alps sind eine Band von zwei guten alten Bekannten. Zum einen ist es Jenna Hatfield, die hat früher mal bei den Lemonheads mitgemacht und bei den Blake Babies, vor allem natürlich bei den Lemonheads, durch ihr Mitwirken beim Album It's a Shame About Ray bekannt geworden. Und zweiter im Bunde bei den Minor Alps ist Matthew Kors, den kennt man als Frontman von Nadasurf. Die beiden haben eine Platte rausgebracht, Get There heißt sie. Und darauf gibt es hier mit Mixed Feelings auch wirklich schönsten 90er Indie-Sound. Feelings, das waren Minor Alps alias Jenna Hatfield und Matthew Kors, so eine Art zumindest kleine Supergroup des Indie-Rocks und die haben mit ihrem Album Get There auch ziemlich richtig gemacht. Theme Park sind eine frische neue Band aus London, die im Frühjahr ihr gleichbetiteltes Debütalbum veröffentlicht haben. Da gibt es einige nette Tracks drauf, aber einer, der besonders hervorsticht, und zwar Tonight. Musikalischer Vergnügungspark, der Theme Park, da war das gerade mit dem Track Tonight. Theme Park, auch das Debütalbum von der Band aus London. Einer der Track drauf, gerade eben so ein bisschen gute Laune Musik, der Rest dann auch ein bisschen, sag ich mal, nicht mehr das ganze gute, hohe Niveau halten könnend. Big Deal ist natürlich bescheuerter Bandname, wenn ihr mich fragt, klingt so ein bisschen nach Ramsch aus dem Kaufhaus Big Deal, aber dann verbirgt sich eine feine Pop-Band. Die haben vor 2 Jahren angefangen mit ihrem Debütalbum Lights Out. Die ersten Klänge damals von dem Kalifornier Casey Underwood und der Londonerin Alice Costelloe. Inzwischen ist das Duo ein bisschen besser instrumentiert, nicht nur zu zweit, sondern als richtige Band angewachsen und haben mit June Gloom eine tolle Platte veröffentlicht im Sommer, die auch wie eine Zeitreise in die 90er klingt. Hier ihr Track Catch Up. Ketchup, das war ein Track von Big Deal von ihrem zweiten Album June Gloom, erschien im Mai, Anfang Juni 2013. Auch eine wirklich sehr, sehr schöne, entspannte Platte. Von Kalifornien, von Los Angeles zur Ostküste nach New Jersey. Daher kommt die Band DuckTales und das ist das Projekt von Matt Mondenile. Kennt man auch als Gitarrist von der New Jerseyer Band Real Estate. Die hatten im letzten Jahr eine tolle Platte veröffentlicht. Mit den DuckTales, einem Nebenprojekt von Matt Mondenile, gibt es inzwischen schon mit The Flower Lane das 4. Album. Musikalisch auch hier eine Zeitreise an den großen britischen Pop, an Bands wie Aztec Camera, Prefab Sprout und vielleicht das erste Thrills-Album, dem wird hier sozusagen Tribut gezollt beim Album Flower Lane von den DuckTales. Hier der Track Assistant Director. Musik Won't you stay? Won't you? Ihr hört den Sunday Service Jahresrückblick. Chillwave, wie gesagt, vorhin schon mal angesprochen mit Bands wie Bath oder auch Tori Moi. Chillwave, der Sound, der 2010 auf einmal das Licht der Welt erblickte. Ein weiterer Mitstreiter, das ist Washed Out, dem Projekt von einem gewissen Ernest Green. Kommt aus den USA, aus dem Bundesstaat Georgia. Und der hat mit Paracosm 2013 eine neue Platte veröffentlicht. Und der ist seinem Chillwave-Sound ziemlich treu geblieben. Gerade war der Track Don't Give Up zu hören. Im Maßen kann ich sowas wirklich immer sehr, sehr gerne hören. Die Black Angels kommen aus Austin, Texas und haben ihre Gitarren auf Kniehöhe hängen und produzieren einen ziemlich drogengeschwängerten Sound, wie man ihn eigentlich seit den 60ern nicht mehr so richtig gehört hat. Dabei vermeiden die Black Angels auf ihrem vierten Album Indigo Meadow das Ausufern ihres Psych-Pops in unendliche Gitarrensoli und endlange Tracks. Stattdessen gibt es eigentlich eher zu Songs komprimierte Sounds und ziemlich auf den Punkt gebracht. Hier ihr Track Don't Play With Guns. Thank you. Play with Guns. Das waren die Black Angels, der Song vom Album Indigo Meadow. Auch eine großartige Platte. Wer auf solche Sounds steht, der wird dort mit richtig viel guten Zeugs versorgt auf dem Werk hier. Die nächste Künstlerin nennt sich Kid A, nach dem bekannten Album von Radiohead. Kid A, da verbirgt sich eine Dame namens Anne Alexander Thiewert, wo die herkommt. Ich schätze mal irgendwo aus England. Die hat nur eine Single aufgenommen, mehr kenne ich noch nicht von ihr, aber die ist so großartig, die ist für mich mit in den, weiß ich nicht, Top irgendwas 2013. Hier kommt ihr Song Baby Bleu von Kid A. Now I'm the girl.